Traume seh ich dich und sehe dich freundlich, freundlich grüßen und laut auf einen stürz ich mich zu deinen süßen Füßen. Du siehst mich an, wehmütiglich, und schüttelst das blonde Köpfchen. Aus deinen Augen schleichen sich die Perlentränentröpfchen. Du sagst mir heimlich ein leises Wort und gibst mir den Strauß von Zypressen. Ich wache auf und der Strauß ist fort, und's Wort hab ich vergessen.